Im Rahmen seiner Forschungen begutachtete er auch das Skelett der Frau aus Bad Dürrenberg. Seit den 1950ern kursierte die Vermutung, sie sei enthauptet worden oder einer kultischen Leichenzerstückelung zum Opfer gefallen. Entnahme des Gehirns inklusive. Orschied konnte belegen, dass das nicht der Fall war. Die verdächtigen Beschädigungen des Schädels gingen auf Fraßspuren von Nagetieren zurück. Vor allem zeigte der Anthropologe, dass es sich beim merkwürdigen Befund am Vorrahmen Magnum, dem Hinterhauptsloch, das Gehirn und Rückenmark verbindet, um eine Wachstumsanomalie handelte. Die dem Hirn Blut zuführende Arteria vertebralis war hier in den Schädelknochen eingedrückt. Auch beobachtete Orschied, dass die oberen Schneidezähne der Frau auf der Innenseite abgeschliffen waren. Und zwar so stark, dass die Pulpa, die Zahninnenhöhle, mit Nerven und Blutgefäßen offen lag. Das bereitete heftige Schmerzen und hatte auch zur Entzündung der Zahnwurzeln geführt. Eine überraschende Beobachtung, weil Jäger und Sammler zwar häufig abgenutzte Zähne haben, weil sie diese als dritte Hand benutzten, doch ansonsten wegen der stärkearmen Ernährung nur selten unter Karies litten. Die Knochen des Kindes, das an der Seite der Frau gelegen hatte, identifizierte er als die eines Säuglings, der kein Jahr alt geworden war. Im Jahr 2000 legte die am Museum beschäftigte Archäologin Judith M. Grünberg ihre Doktorarbeit vor. Eine bestechende Bestandsaufnahme aller bekannten Bestattungen des europäischen Mesolithikums. Auch sie begutachtete das Doppelgrab von Bad Dürrenberg, in dem die Frau und der Säugling einst mit einer Schicht Rötel bedeckt gelegen hatten, einer durch Eisenoxid rot gefärbten Erde. Überwältigend sei die Vielfalt ungewöhnlicher Grabbeigaben, notierte Grünberg. Das Grab enthielt etwa 52 Geräte und 69 Schmuckelemente sowie zahlreiche unbearbeitete tierische Reste und ein Rötelstück. Bemerkenswert seien neben durchbohrten Tierzähnen die Panzerbruchstücke von mindestens drei Sumpfschildkröten und die zusammenpassenden Schädelfragmente eines Rehgeweihs sowie eines Rehunterkiefers. Grünberg vermutete, dass die Schildkröten, wenn es keine Nahrungsbeigaben waren, als Trommeln oder Rasseln und ein hohler Kranichknochen als Flöte oder Trommelschlegel gedient haben könnten. Wahrscheinlich war das Rehgeweih, vielleicht auch ein ganzer Rehkopf, auf dem Kopf der Frau befestigt. Die Schmuckanhänger könnten auf dem dazugehörigen Rehfell aufgenäht gewesen sein. Grünbergs Resümee: Alle Besonderheiten bei dieser Bestattung deuten zwanglos darauf hin, dass es sich um das Grab einer Schamanin handelte. Damit war der Verdacht erstmals schriftlich fixiert.